geht auf Haus, doch das halt ich nicht aus. So mancher hat ein Reggae gern, drum will er den Bob Marley hören. Erlaubt ist, was gefällt, so ist es auf der Welt. Bei Borisch macht jeder mit, da bleibt keiner sitzen. Wenn von Borisch aufgespielt wird, ist der Gaudi garantiert. Borisch tanzen geht ins Blut, ja, das freut an jeden gut, weil beim ersten Takt dich gleich der Rhythmus packt. Doch eine, die ist genial, sie bringt die Leute zusammen, die Freude am Feiern haben. Und wenn sich dann am Tanzparkett das erste fische Dirndl dreht, zu borischer Musik, dann gibt es kein Zurück. Bei Borisch macht jeder mit, da bleibt keiner sitzen.